Erster an diesem Tag wird für die Familie Davids und die Bewohner Jerusalems eine Quelle geöffnet, damit sie von Sünde und Unreinheit gereinigt werden können. Zweiter an diesem Tag, sagt der Herr der Heerscharen, werde ich die Namen der Götzen aus dem Land entfernen, so dass man sie nicht mehr nennen wird. Ich werde auch die falschen Propheten und den unreinen Geist aus dem Land wegschaffen. Dritter, wenn aber jemand trotzdem als Prophet auftritt, werden seine Eltern zu ihm sagen, du sollst nicht leben, weil du im Namen des Herrn Lügen erzählt hast. Und seine Eltern werden ihn töten, wenn er als Prophet auftritt. Vierter, an diesem Tag werden sich alle Propheten für ihre Visionen schämen, wenn sie als Propheten auftreten. Sie werden auch ihren rauen Prophetenmantel nicht mehr tragen, um die Menschen zu täuschen. Fünfter, stattdessen wird jeder sagen, ich bin kein Prophet, sondern ein Landarbeiter. Denn ich habe schon von meiner Jugend an auf dem Land gearbeitet. Sechster, und wenn man ihn dann fragt, was bedeuten diese Narben auf deiner Brust, wird er antworten, sie stammen von Schlägen, die ich im Haus meiner Familie bekommen habe. Siebter, der Herr der Heerscharen sagt, Schwert, erhebe dich gegen meinen Hirten, gegen den Mann, der mir so nahe ist. Schlage den Hirten, damit sich die Schafe zerstreuen. Dann werde ich meine Hand gegen die Kleinen richten. Achter, der Herr sagt, im ganzen Land werden 2/3 der Menschen sterben und nur 1/3 wird übrig bleiben. Neunter, aber das letzte Drittel werde ich durch Feuer prüfen. Ich werde sie schmelzen wie Silber und reinigen wie Gold. Sie werden meinen Namen anrufen und ich werde sie erhören. Ich werde sagen, das ist mein Volk, und sie werden sagen, der Herr ist mein Gott.